Eine alte Bekannte von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Rendezvous zu viert. 2 Jahre später erhielt er dann besagtes Schreiben, in dem Frau Krallinger die damalige Auflösung der Gemeinschaft zutiefst bedauere und sich gerne wieder mit ihm, Herrn S., aussöhnen würde. Vorzugsweise soll er noch dieses Wochenende bei ihr vorbeikommen und ihr einen kurzen Besuch abstatten, da ihr auch außerordentlich an seiner Meinung zu einem ihrer aktuellen Projekte gelegen sei. Herr S., dem das Ganze nun doch etwas suspekt vorzukommen schien, teilte Frau Krallinger in einem weiteren Antwortschreiben mit, dass er sie durchwegs gerne einmal widersprechen täte, es zum Wohle ihres eigenen Leumundes aber vorziehe, sie besser nicht bei ihr zu Hause anzutreffen. Indessen, wie er weiterschrieb, sie ja auch bereits verlobt sei und man auf das unflätige Gerede mancher Leute durchwegs verzichten könne. Er wäre doch bereit, sich sehr gerne bei einem heurigen oder in einem nahegelegenen Café zu treffen und mit ihr zusammensitzend ein wenig zu plaudern. Frau Krallinger aber beruhte auf einem eher privaten Wiedersehen, abseits des gesellschaftlichen Trubels, wie sie meinte, und fragte, ob es nicht möglich sei, dass sie unter Umständen telefonisch miteinander in Kontakt treten könnten. Herr S. seinerseits, dem Braten witternd, war aber keinesfalls gewillt, sich dazu breitschlagen zu lassen, irgendetwas angeschwatzt zu bekommen, und bestand darauf, unter dem Vorwand, er hätte das Telefon vorübergehend abgemeldet, sie von Auge zu Auge zu sprechen. Indessen, fügte er bissig hinzu, als er ihrer Einladung das letzte Mal gefolgt sei, er sich doch tatsächlich vor verschlossener Tür wiedergefunden habe. Er könne sich jedoch vorstellen, wenn sie auf eine gewisse Privatsphäre beharre, sie herzlichst bei ihm selbst auf einen hausgemachten Filterkaffee oder aber je nach Laune auch auf einen ungezwungenen Drink einzuladen. Dabei fügte er hinzu, könne sie ihm dann auch die Details zu ihrem mysteriösen Projekt verraten. Als er dann wieder Nachricht von Frau Krallinger erhalten sollte, erklärte sie in dieser sich nun doch dazu bereit, ihn gerne bei einem renommierten Heurigen in der näheren Umgebung treffen zu mögen. Man machte sich einen genauen Termin aus und am späten Nachmittag des folgenden Freitags saß man dann auch bereits in illustrer Runde beisammen. Die da waren, Herr S., Fräulein Krallinger, ihr neuer Verlobter, und ein Herr mit Aktentasche, den man auf ungefähr 40 Jahre schätzen täte. Herr S., der sich zu diesem Anlass in laissez-faire anmutender Freizeittracht mit kurzärmeligem Blumenhemd und Sandalen zeigte, grüßte freundlich in die Runde, ließ seinen Blick kurz, aber aufmerksam auf den Gesichtern der Anwesenden ruhen und setzte sich auf den letzten freien Sessel. Der Heurige war zu dieser Zeit gerammelt voll mit Besuchern unterschiedlichsten Altersgruppen, die im vorderen Bereich der Wirtsstube nicht zuletzt, aber auch an der Schank ausgiebig feierten und es verstanden, auf ausschweifende Weise dem gesellschaftlichen Leben zu frönen. Auch die Tische des angrenzenden kleineren Raumes, um dessen der Küche am nächsten stehenden Tische die illustre Runde von Herrn S. saß, das aber genauso gut als verbreiterter Gang betrachtet werden könne und mehr eine Verbindung zu Küche und Toilette darstellte als einen abgetrennten Bereich, waren restlos von Gästen besetzt. Scheinbar wurde eine Reservierung für heute abgegeben und dabei absichtlich Wert darauf gelegt, einen möglichst ruhigen Tisch zu bekommen, dachte Herr S. belustigt, als er den anderen, der Reihe nach, angefangen von Fräulein Krallinger, zur Begrüßung die Hand reichte. Sehr freut, meine Liebe, es ist wirklich schön, dass wir uns wieder einmal sehen. Gut sehen das Fräulein aus, meine Ehrbietung. Bei genauer Betrachtung hatte die Anziehungskraft dieser einst zwar nicht gesegnet bezaubernden, doch aber sehr ansehnlichen Frau, die er damals ja sogar den Hof gemacht hatte, durch die wenigen Jahre, die seit ihrem letzten Treffen vergangen waren, erheblich gelitten. Ihre blonde Haarpracht, wenn man sie denn überhaupt noch so nennen durfte, klebte halblang geschnitten im wahrsten Sinn des Wortes auf ihrem Haupt und wurde durch 4 geschmacklose Haarklammern zusammengehalten. Ihr Gesicht wirkte aufgedunsen, fast schon kränklich. Als sie Herrn S. erblickte, wanderten ihre Augen nervös zur Seite, suchten etwas, kehrten wieder unruhig zu ihm zurück und verloren sich erneut in der Ferne. Ihr Blick, den er schon früher bei anderen Menschen bemerken konnte, erzählte eine lange Geschichte von Schwermut und Unzufriedenheit. Sie hatte wohl das Leben von seiner harten Seite kennengelernt. Gerne, dachte Herr S., als sie so sah, hätte er sie davor behütet. Jetzt aber war es zu spät. Für ihn war sie verloren. Ihr Händedruck, bemerkte er, war kaum zu spüren. Fast so, als ob sie gar nicht wirklich da wäre. Ihr Verlobter, ein kräftiger, aber auf den ersten Eindruck roher und grobschlächtiger Mensch, der beruflich bei einem renommierten Bauunternehmen eine Stellung bezogen hatte, saß dicht neben ihr. Seine aufgeblasene Gestalt überragte sie dabei um mindestens einen Kopf. Stehend war er vermutlich noch größer. Als Riese täte ihn aber kaum jemand bezeichnen. Es war mehr der Kontrast zur kleinen und auch noch gebückt dasitzenden Statur Frau Grallingers, die ihn so gewaltig erschienen ließ. Sein Vis-à-vis, Herr S., vermochte sich nicht recht schlüssig zu werden, ob nun ihr Fiancé eigentlich wegen des offensichtlichen Desinteresses an der heutigen Zusammenkunft etwas abseits des Tisches saß, oder aber sein deutlich ausgeprägter Bierwanst ein näheres Heranrücken an diesen einfach verhindere. Er redete an diesem Abend insgesamt nur äußerst wenig, und die wenigen Worte, die er fand, schienen auch mehr an Frau Grallinger gewandt als an die übrigen Tischgäste. So erklärte er ihr irgendwann, dass sie morgen noch zum Grillen eingeladen worden waren und deshalb heute auch nicht allzu lange bleiben dürften. Es waren auch noch ein paar andere Dinge darunter, deren sinnsicheren S wohl aufgrund des lauten Geplärres an der Schank und dem fehlenden Zusammenhang mit der übrigen Konversation einfach nicht erschließen mochte. Ende des 2. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Young.